sein. Für immer und immer. Helden. Für einen Tag. Ich bin der König. Und du. Mixery Castle 2004 von der Bodichtenberg in Kruse. Live mit DJ Sennert. Alles, was du willst. Gebt euch eine Schnauze. Olympia, Olympia. Yeah. Straße 2004 von der Burg Lichtenberg in Kusel. Live mit DJ Sennert. Alles, was du willst. I've been the one to partay until the end. Looking for the after party to begin. I'm going down to la la la. I'm not afraid to die. Luxury Castle 2004 von der Burg Lichtenberg in Kusel. Live mit DJ Zonat. Tour Mixery Castle 2004 von der Burg Lichtenberg in Kusel. Live mit DJ Senna. My color TV sender out in stereo seemed to be reality. I wanna see your body in the swimming pool. Wanna take it to my car. Let me touch your body like a crazy fool. Let me be a superstar. On the star, on the star. I like to be a on the star. I like to be a born star, born star. I like to be a born star, born star. Yeah! This is Change Your Draft! This is Change Your Draft! Wunderschöner Abend, wir haben ein wunderschönes Sonnenschein. Die Sonne ist so heiß. Yeah! Der Sender macht scheiß Musik, wie immer. So kennt ihr ihn. Das ist Jane and Drake von Diddy Yankee. Auf geht's! Video Fantasy von DJ Zenhard. Can't stop. Can't stop. Don't stop.